so, das kann ja immer mal passieren, irgendwie, wenn es live ist. Ich hoffe, die Nadel hält jetzt auf der Platte. Ich bete davor. Bang them fucking walls.